Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Einleitung. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Kulturgeschichte? Willkommen zur dritten Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit. Am Mikrofon begrüßt euch ein jahreszeitlich bedingt leicht verschnupfter Herbert Gnauer. Dennoch möchte ich mir heute ein paar kurze Worte zum Konzept dieser Sendereihe erlauben. Wie der eine oder die andere vielleicht schon bemerkt haben mag, handelt es sich hier mitnichten um eine akustische Hochglanzproduktion, sondern vielmehr um ein mit einfachen technischen Mitteln gestaltetes Naturprodukt, das durchaus kleine Fehler aufweisen kann und aus meiner Sicht auch ruhig darf. Werden hier doch gänzlich andere Ziele verfolgt, als dies etwa bei einem aufwendig produzierten Hörbuch der Fall wäre, ohne daran etwas Verwerfliches zu finden. Meine Gäste sind daher nicht als Sprecher und Sprecherinnen engagiert, sondern eben als Gäste geladen. Sie unterliegen keinerlei Regie oder sonstigen Anweisungen, sondern sind ganz im Gegenteil völlig auf sich selbst gestellt und gebeten, den Text zu lesen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Die resultierende Vielfalt in Herangehensweise, Verständnis und Ausdruck empfinde ich als höchst erfrischend. Mehr zu meiner persönlichen Motivation, mich mit Friedell im Allgemeinen und diesem Text im Besonderen auseinanderzusetzen, werde ich ganz ohne Zweifel im weiteren Verlauf dieser Sendereihe preisgeben. Meine heutigen Gäste sind in der Reihenfolge ihres Auftretens Christopher Wiedauer und Wiltrud Schreiner. Da ich mir keinesfalls mit Friedell vorwerfen lassen möchte, an einem Schema zu leiden, befindet sich der Kommentarteil diesmal zur Abwechslung zwischen den Leseblöcken in der Mitte des Zuges. Der expressionistische Hund. Ja, noch mehr. So unglaublich es klingen mag, der Schreiber dieser Zeilen besitzt seit einigen Jahren einen expressionistischen Hund. Ich behaupte, dass ein Geschöpf von einer so windschiefen und gleichsam betrunkenen Bauart, das aus lauter verzeichneten Dreiecken zusammengesetzt zu sein scheint, nie vorher in der Welt gewesen ist. Man wird das für eine Einbildung halten, aber man mache es sich an einem Gegenbeispiel klar. Wäre es möglich, den Mops, den repräsentativen Hund der Gründerjahre, jemals expressionistisch zu sehen? Zweifellos nicht. Deshalb ist er ausgestorben, niemand weiß, warum und wieso. Und ebenso sind die Tage der Fuchsie gezählt, der Lieblingspflanze derselben Ära. Sie zieht sich bereits in die äußersten Vorstädte zurück, wo ja auch noch Romane von Spielhagen und Bilder von Defrecker ihren Anwert finden. Und warum sind eine ganze Reihe höchst grotesker Fische, die eine so sonderbare Ähnlichkeit mit einem Unterseeboot oder mit einem menschlichen Taucher besitzen, erst im Zeitalter der Technik entdeckt worden? Die Beispiele ließen sich noch verhundertfachen. Es ist also keine Anmaßung, von Weltgeschichte zu reden. Denn sie ist in der Tat die Geschichte unserer Welt oder vielmehr unserer Welten. Seelische Kostümgeschichte. Unser Werk macht den Versuch, einen geistig-sittlichen Bilderbogen, eine seelische Kostümgeschichte der letzten 6 Jahrhunderte zu entwerfen und zugleich die platonische Idee jedes Zeitalters zu zeigen, den Gedanken, der es innerlich trieb und bewegte, der seine Seele war. Dieser Zeitgedanke ist das Organisierende, das Schöpferische, das einzig Wahre in jedem Zeitalter, obgleich auch er nur selten in der Wirklichkeit rein erscheint. Vielmehr ist das Zeitalter das Prisma, das ihn in einen vielfarbigen Regenbogen von Symbolen zerlegt. Nur hier und da tritt der Glücksfall ein, dass es einen großen Philosophen hervorbringt, der diese Strahlen in dem Brennspiegel seines Geistes wieder sammelt. Und dies führt uns zu dem eigentlichen Schlüssel jedes Zeitalters. Wir erblicken ihn in den großen Männern, jenen sonderbaren Erscheinungen, die Carlyle Helden genannt hat. Man könnte sie auch ebenso gut Dichter nennen. Wenn man diesen Begriff nicht einseitig auf Personen einschränkt, die mit Tinte und Feder hantieren, sondern sich vor Augen hält, dass man mit allem dichten kann. Wenn man nur genug Schöpferkraft und Fantasie besitzt. Ja, dass die großen Helden und Heiligen, die in ihren Taten und Leiden mit dem Leben gedichtet haben, sogar höher stehen als die Dichter des Worts. Nach Carlyles Überzeugung ist die Form, in der der große Mann erscheint, völlig gleichgültig. Die Hauptsache ist, dass er da ist. Er sagt: Ich muss gestehen, dass ich von keinem großen Manne weiß, der nicht alle Menschengattungen hätte verkörpern können. Ist eine große Seele gegeben, die sich dem göttlichen Sinn des Daseins geöffnet hat, so ist damit auch ein Mensch gegeben, der die Gabe besitzt, davon zu reden und zu singen, dafür zu fechten und zu streiten, groß, siegreich und dauerhaft. Dann ist ein Held gegeben. Seine äußere Gestalt hängt von der Zeit und der Umgebung ab, die er gerade vorfindet. In der Geschichte gibt es nur zwei wirkliche Weltwunder. Den Zeitgeist mit seinen märchenhaften Energien und das Genie mit seinen magischen Wirkungen. Der geniale Mensch ist das große Absurdissimum. Er ist ein Absurdissimum wegen seiner Normalität. Er ist so, wie alle sein sollten. Eine vollkommene Gleichung von Zweck und Mittel, Aufgabe und Leistung. Er ist so paradox, etwas zu tun, was sonst niemand tut. Er erfüllt seine Bestimmung. Zwischen Genie und Zeitalter besteht nun eine komplizierte und schwer entzifferbare Verrechnung. Das Genie ist ein Produkt des Zeitalters. Ein Zeitalter, das nicht seinen Helden findet, ist pathologisch. Seine Seele ist unterernährt und leidet gleichsam an chronischer Dyspnoe. Kaum hat es diesen Menschen, der alles ausspricht, was es braucht, so strömt plötzlich neuer Sauerstoff in seinen Organismus. Die Dyspnoe verschwindet, die Blutzirkulation reguliert sich und es ist gesund. Die Genies sind die wenigen Menschen in jedem Zeitalter, die reden können. Die anderen sind stumm oder sie stammeln. Ohne sie wüssten wir nichts von vergangenen Zeiten. Wir hätten bloß fremde Hieroglyphen, die uns verwirren und enttäuschen. Wir brauchen einen Schlüssel für diese Geheimschrift. Gerhard Hauptmann hat einmal den Dichter mit einer Windesharfe verglichen, die jeder Lufthauch zum Erklingen bringt. Halten wir dieses Gleichnis fest, so können wir sagen: Im Grund ist jeder Mensch ein solches Instrument mit empfindlichen Saiten, aber bei den meisten bringt der Stoß der Ereignisse die Saiten bloß zum Erzittern. Und nur beim Dichter kommt es zum Klang, den jedermann hören und erfassen kann. Damit ein Abschnitt der menschlichen Geistesgeschichte in einem haltbaren Bild fortlebe, dazu scheint immer nur ein einziger Mensch nötig zu sein, aber dieser eine ist unerlässlich. So würde zum Beispiel für die griechische Aufklärung Sokrates, für die französische Aufklärung Voltaire, für die deutsche Aufklärung Lessing, für die englische Renaissance Shakespeare, für unsere Zeit Nietzsche genügen. In solchen Männern objektiviert sich das ganze Zeitalter wie in einem verdeutlichenden Querschnitt, der jedermann zugänglich ist. Der Genius ist nichts anderes als die bündige Formel, das gedrängte Kompendium, der handliche Leitfaden, in dem knapp und konzis, verständlich und übersichtlich die Wünsche und Werke aller Zeitgenossen zusammengefasst sind. Er ist der starke Extrakt, das klare Destillat, die scharfe Essenz aus ihnen. Er ist aus ihnen gemacht. Nehme man sie fort, so bliebe nichts von ihm zurück. Er würde sich in Luft auflösen. Der große Mann ist ganz und gar das Geschöpf seiner Zeit. Und je größer er ist, desto mehr ist er das Geschöpf seiner Zeit. Dies ist unsere erste These über das Wesen des Genies. Das Zeitalter ist ein Produkt des Genies. Aber wer sind denn diese Zeitgenossen? Wer macht sie zu Zeitgenossen, zu Angehörigen eines besonderen, deutlich abgegrenzten Geschichtsabschnittes, die ihr spezifisches Weltgefühl, ihre bestimmte Lebensluft, kurz ihren eigenen Stil haben? Niemand anders als der Dichter. Er prägt ihre Lebensform, er schneidet das Klischee, nachdem sie alle gedruckt werden, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Er vertausendfältigt sich auf mysteriöse Weise. Man geht, steht, sitzt, denkt, hasst, liebt nach seinen Angaben. Er verändert unsere Höflichkeitsbezeugungen, unser Naturgefühl, unsere Haartracht, unsere Religiosität, unsere Interpunktion, unsere Erotik, das Heiligste und das Trivialste, alles. Sein ganzes Zeitalter ist infiziert von ihm. Er dringt unaufhaltsam in unser Blut, spaltet unsere Moleküle, schafft tyrannisch neue Verbindungen. Wir reden seine Sprache. Wir gebrauchen seine Satzstellungen. Eine flüchtig hingeworfene Redensart aus seinem Munde wird zur einigenden Parole, die die Menschen sich durch die Nacht zurufen. Die Straßen und Wälder, die Kirchen und Ballsäle bevölkern sich plötzlich, niemand weiß wieso, mit zahllosen verkleinerten Kopien von Werther, Byron, Napoleon, Oblomov, Hjalmar. Die Wiesen werden andersfarbig. Die Bäume und Wolken werden andersförmig. Die Blicke, die Gesten, die Stimmen der Menschen bekommen einen neuen Akzent. Die Frauen werden zu Preziösen nach dem Rezept Molières und zu Kanaillen nach der Vision Strindbergs. Breithüftig und vollbusig, weil Rubens es sich vor seiner einsamen Staffelei so ausgedacht hat. Und schmal und anämisch, weil Rossetti und Burne-Jones dieses Bild von ihnen im Kopfe trugen. Es ist gar nicht richtig, dass der Künstler die Realität abschildert. Ganz im Gegenteil, die Realität läuft ihm nach. Es ist paradox, sagt Wilde. Aber darum nicht minder wahr, dass das Leben die Kunst weit mehr nachahmt als die Kunst das Leben. Niemand vermag diesen Zauberern zu widerstehen. Sie beflügeln und lähmen, sie berauschen und ernüchtern. In ihrem Besitz sind alle Heilmittel und Toxine der Welt. Sie lassen Leben aufsprießen, wohin sie kommen. Alles wird durch sie kräftiger, gesünder, kommt zu sich. Ja, dies ist sogar die höchste Wohltat, die sie den Menschen erweisen, indem sie bewirken, dass diese zu sich selbst kommen, sich selbst erkennen, sobald sie mit ihnen in Berührung treten. Sie schaffen aber auch Krankheit und Tod. Sie lösen in vielen die latente Narrheit aus, die sonst vielleicht immer geschlummert hätte. Auch erregen sie Kriege, Revolutionen, soziale Erdbeben. Sie köpfen Könige, beschicken Schlachtfelder, stacheln Nationen zum Zweikampf. Ein gut gelaunter älterer Herr namens Sokrates vertreibt sich die Zeit mit Aphorismen. Ein ebenso gut gelaunter Landsmann namens Plato macht daraus eine Reihe amüsanter Dialoge. Und Bibliotheken schichten sich auf. Bibliotheken werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Bibliotheken werden als Makulatur verbrannt. Neue Bibliotheken werden geschrieben und 100.000 Köpfe und Mägen leben von dem Namen Plato. Ein exaltierter Journalist namens Rousseau schreibt ein paar bizarre Flugschriften und 6 Jahre lang zerfleischt sich ein hochbegabtes Volk. ein weltfremder und von aller Welt gemiedener Stubengelehrter namens Marx schreibt ein paar dicke und unverständliche philosophische Bände und ein Riesenreich ändert seine gesamten Existenzbedingungen von Grund auf. Kurz, die Zeit ist ganz und gar die Schöpfung des großen Mannes. Und je mehr sie es ist, desto voller und reifer erfüllt sie ihre Bestimmung, desto größer ist sie. Dies ist unsere zweite These über das Wesen des Genies. Genie und Zeitalter sind inkommensurabel. Aber was ist denn der Genius? Ein exotisches Monstrum? Eine fleischgewordene Paradoxie? Ein Arsenal von extravaganzen Grillenperversitäten? Ein Narr, wie alle anderen. Ja, noch mehr als alle anderen, weil er mehr Mensch ist als sie. Ein pathologisches Original, dem ganzen dunklen Lebensgewimmel da unten im tiefsten fremd, aber auch seinesgleichen fremd, ja, sich selber fremd, ohne die Möglichkeit irgendeiner Brücke zu seiner Umwelt. Der große Mann ist der große Solitär. Was seine Größe ausmacht, ist gerade dies, dass er ein Unikum, eine Psychose, eine völlig beziehungslose Einmaligkeit darstellt. Er hat mit seiner Zeit nichts zu schaffen und sie nichts mit ihm. Dies ist unsere dritte These über das Wesen des Genies. Man könnte nun vielleicht finden, dass diese drei Thesen sich widersprechen. Aber wenn sie sich nicht widersprechen, so wäre es ziemlich überflüssig gewesen, diese Bände, die im Wesentlichen nichts sind, als eine Schilderung der einzelnen Kulturzeitalter und ihrer Helden, überhaupt zu schreiben. Und für den, der die Aufgabe des menschlichen Denkens nicht im Darstellen, sondern im Abstellen von Widersprüchen erblickt, ist es andererseits gänzlich überflüssig, diese Bände zu lesen. Der Pedigree. Ehe wir diese Einleitung beschließen, fühlen wir uns verpflichtet, auf unsere Vorgänger, gewissermaßen auf den Pedigree unseres Darstellungsversuchs, einen kurzen Blick zu werfen. Doch kann es sich hierbei nicht um eine Geschichte der Kulturgeschichte handeln, so verlockend und lohnend eine solche Aufgabe wäre, sondern lediglich um eine flüchtige und aphoristische Hervorhebung gewisser Spitzen, die wir gleichsam nur mit dem Scheinwerfer von unserem ganz persönlichen Standort aus für einen Augenblick beleuchten. Eigentlich war schon das erste historische Werk, von dem wir Kunde haben, Herodots Erzählung der Kämpfe zwischen Hellenen und Barbaren, freilich ohne es selbst recht zu wissen, eine Art vergleichende Kulturgeschichte. Aber schon Herodots jüngerer Zeitgenosse Thukydides schrieb streng politische Geschichte. Und erst Aristoteles hat wieder auf die Bedeutung hingewiesen, die die Betrachtung der Sitten, Gebräuche und Lebensgewohnheiten auch für die politische Erkenntnis besitzt. Zu mehr als Ahnungen und Andeutungen konnte es jedoch das Altertum nicht bringen, dessen Weltbild statisch war. Dass der homerische Mensch ein wesentlich anders geartetes Wesen war als der perikleische und dieser wiederum ganz verschieden vom alexandrinischen, ist den Griechen niemals klar ins Bewusstsein getreten. Und noch weniger war das Mittelalter imstande, den Begriff der historischen Entwicklung zu fassen. Hier ruht alles von Ewigkeit her in Gott. Die Welt ist nur ein zeitloses Symbol, ein geheimnisvoller Kriegsschauplatz des Kampfes zwischen Heiland und Satan, den Erwählten und den Verdammten. So hat es schon an der Schwelle des Mittelalters der größte Genius der christlichen Kirche, Augustinus, gesehen und in seinem Werke De Civitate Dei ergreifend beschrieben. Lessing und Herder. Die Renaissance glaubte, das Altertum wiederzuentdecken, während sie nur ihr eigenes Lebensgefühl in den römischen Dichtern und Helden feierte. Sie ist das Zeitalter der neu erwachten Philologie und Rhetorik, Kunstwissenschaft und Naturphilosophie, nicht der Kulturgeschichte. Deren erste Umrisse wurden erst von der Aufklärung erfasst, die genau genommen auf Lord Bacon zurückgeht. Und dieser war denn auch in der Tat der Erste, der der Geschichte, und zwar zunächst der Literaturgeschichte, die Aufgabe gestellt hat, die einzelnen Zeitalter als Einheiten zu begreifen und wiederzuspiegeln. Denn die Wissenschaften, sagt er, leben und wandern wie die Völker. Diese Forderung ist aber zu jener Zeit von den wenigsten begriffen, von niemandem erfüllt worden. Leibniz, der repräsentative Philosoph der Barocke, führte dann das Prinzip der Entwicklung in der Metaphysik und Naturbetrachtung zum Siege. Aber erst im 18. Jahrhundert ist es für die Geschichtsbetrachtung fruchtbar gemacht worden. Zunächst auf dem Gebiete der Religion durch Lessing. Warum wollen wir, sagt dieser in der Erziehung des Menschengeschlechts, in allen positiven Religionen nicht lieber weiter nichts als den Gang erblicken, nach welchem sich der menschliche Verstand jedes Orts einzig und allein entwickeln können und noch ferner entwickeln soll, als über eine derselben entweder lächeln oder zürnen? Diesen unseren Hohn, diesen unseren Unwillen verdiente in der besten Welt nichts. Und nur die Religionen sollten ihn verdienen. Gott hätte seine Hand bei allem im Spiele, nur bei unseren Irrtümern nicht. Und dieselbe Anschauung vertrat Herder in der Beurteilung der poetischen Schöpfungen. Jede menschliche Vollkommenheit sei individuell. Man bildet nichts aus, als wozu Zeit, Klima, Bedürfnis, Weltschicksal Anlass gibt. Der wachsende Baum, der emporstrebende Mensch, muss durch verschiedene Lebensalter hindurch, alle offenbar im Fortgange. Selbst das Bild der Glückseligkeit wandelt sich mit jedem Zustand und Himmelsstriche. Jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich, wie jede Kugel ihren Schwerpunkt. Auf diesem Wege entdeckte Herder den Genius in der Poesie des hebräischen Morgenlandes, des heidnischen Nordens, des christlichen Mittelalters. Sein Hauptinteresse gehörte der Volksdichtung. Wie die Naturgeschichte Kräuter und Tiere beschreibt, so schildern sich hier die Völker selbst. Er verlangt, dass eine Geschichte des Mittelalters nicht bloß eine Pathologie des Kopfes, das heißt des Kaisers und einiger Reichsstände, sein solle, sondern eine Physiologie des ganzen Nationalkörpers, der Lebensart, Bildung, Sitte und Sprache. Dass die Historie nicht Geschichte von Königen, Schlachten, Kriegen, Gesetzen und elenden Charakteren sei, sondern eine Geschichte des Ganzen, der Menschheit und ihrer Zustände, Religionen, Denkarten. Er erblickt in der Geschichte der Meinungen den Schlüssel zur Tatengeschichte. Aber Herder war nicht der Mann, solche Programme auszuführen. Dazu war seine Natur zu spekulativ, zu emphatisch, zu raketenhaft. Christopher, du warst einer der ersten Menschen, denen ich von diesem Projekt erzählt habe. Warst so auch einer der ersten, der begeistert zugesagt und diesen Text jetzt auch mit Begeisterung gelesen hat. Was interessiert dich an Egon Friedell? Mich interessiert an Friedell etwas, was mich fesselt, was mir Spaß macht, was mich unterhält, was mich manchmal auch sehr abstößt, an der ganzen Zeit, im Friedelschen Sinn, an diesem Zeitalter, das bestimmt kein Jahrhundert war, sondern ein kürzerer Abschnitt, in dem unglaublich viel aufgebrochen ist, auf allen Gebieten, in der Kunst, in der Technik, in der Literatur, in der Gesellschaft, in der Politik, da ist es zugegangen und rundgegangen, was für uns vielleicht nicht mehr richtig und gut nachvollziehbar ist. Es geht bei uns nicht weniger rund, man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen. Nur sind diese Umwälzungen, erstens sind wir mehr daran gewöhnt und zweitens erschüttern sie nicht so sehr die Grundfesten dessen, worauf wir stehen, weil wir inzwischen ein anderes Fundament gelegt haben nach diesem Jahrhundert, nach diesem 20. Jahrhundert. Das fühlt sich anders an, man steht anders drauf. Aber damals hat ja jede einzelne jede einzelne Umwälzung, jeder einzelne dieser Akte, die Friedel ja dann auch ziemlich beschreibt und versucht theoretisch zu fundieren oder draufzukommen, warum sie passiert sind, jeder einzelne hat ja eine Welt zum Einsturz gebracht. Die Fotografie in der Malerei, was weiß ich was, die technischen Errungenschaften, was insgesamt das Original oder die Kopie betrifft, die Art, wie die Kriege geführt worden sind, die gesellschaftliche Umwälzung, die Entdeckung der Psyche als Forschungsobjekt oder überhaupt das Bewusstseinsobjekt, also diese Art von Bewusstwerdung, all diese Dinge haben ja jeweils einzeln für sich betrachtet schon die Welt auf den Kopf gestellt und sind aber im Stundentakt passiert, so ungefähr. Und was mir so gefällt an dem, was Friedel macht zum Beispiel, aber auch an dem, was positivistische Philosophie, der Wiener Kreis zu der Zeit gemacht hat zum Beispiel, das ist die Seite der Betrachtung, die mit unglaublichem Furor und mit einer Frechheit und einer Rabiatheit die Sachen angeht, bedenkt und ausspricht und erklärt, die heute vollkommen verschwunden ist. Also eine Kulturgeschichte der Neuzeit zum Beispiel würde überhaupt keiner mehr schreiben. Weil man würde schreiben, Fußnoten zu einem Vorwort, zu einer eventuell entstehenden Theorie der Einleitung einer Art möglicher Geschichte, die eventuell eine Kulturgeschichte sein könnte, wenn es nicht unmöglich wäre, überhaupt darüber nachzudenken und es überhaupt zu schreiben. Sowas entsteht heute. Ja? Und die Leute sitzen rum und veranstalten Symposien und was weiß ich was und geistern durch alle Radio- und Fernsehsender als sogenannte Philosophen und haben aber nie irgendwas anders gemacht, als Zitate zu kompilieren und Fußnoten zu Einleitungen zu schreiben. Nicht, dass das notwendigerweise schlechter ist, aber es macht natürlich schon mehr Spaß, den Sinn des Lebens von Moritz Schlick auf 15 Seiten erklärt zu bekommen. Oder von Rudolf Carnap die Metaphysik durch logische Analyse der Sprache auf weiteren 15 Seiten überwunden zu sehen. Oder von Egon Friedel auf, wie jetzt gerade passiert, 3 Seiten das Wesen des Genies von vorne, hinten, oben, unten durch alle Jahrhunderte erschöpfend beleuchtet zu bekommen. Das ist fragwürdig, natürlich, aber es ist auch mutig, es ist auch radikal und es ist etwas, worüber wir heute noch reden. Ich bin sehr sicher, dass man über 99,99% der philosophischen oder kulturgeschichtlichen oder kulturtheoretischen Bücher von heute in 100 Jahren, aber sowieso nicht, aber auch in 5 Jahren schon nicht mehr reden wird, weil man gar nicht wirklich darüber reden kann, weil man sie vor sich haben muss, um überhaupt irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden, das zu besprechen. Ich sage noch einmal, nicht, dass es von vornherein schlecht ist und es hat ja gleichzeitig im selben Atemzug auch vollständig desaströse und katastrophale Aspekte. Also das kippt ja innerhalb von Sekundenbruchteilen von dem Mut, etwas großzügig und großflächig und auch hart anzufassen, zu betrachten, in den Wahn, etwas, was man so betrachtet hat und so geglaubt hat, erkannt zu haben, so absolut zu setzen, dass man es ohne Rücksicht auf jede Verluste allen mit Mitteln, die einem gerade zur Hand sind, aufzudrücken. Und wenn diese Mittel militärisch sind oder wenn sie irgendwie manipulativ sind oder wenn sie in der Verfügung über Medien bestehen oder was immer, dann nützt man die. Und ruckzuck kippt das in äußerst bedenkliche politische, gesellschaftspolitische Vorstellungen und in die Durchsetzung dieser Vorstellungen und auch, und da ist ja schon sehr interessant, dass er ausgerechnet Nietzsche zitiert oder ausgerechnet Nietzsche als den anführt, der unser Zeitalter, also das seine, in dem er schreibt, verkörpert. Es kippt auch in eine Art von Persönlichkeitswahn oder so, die Leute dann auch in ihrem persönlichen Umfeld sehr oft ziemlich wüst über Leichen hat gehen lassen. Also die Biografien, wenn man sich die genauer anschaut, da ist nicht alles Eitel, Wonne und Sonnenschein. Also Das macht es halt auch manchmal ein bisschen schwierig, nicht? Dass man heute natürlich da steht vor diesen unfassbaren Werken, zum Beispiel Friedel, nicht, was der alles geschrieben, gemacht hat. Es gibt halt kein Genre, wo er nicht agiert hat, nicht? Auch mit diesem schon, glaube ich, mit diesem ziemlich übersteigerten Persönlichkeitsbild, das da am Werk ist. Ja. Also gewissermaßen hat unser Zeitalter an Schöpferkraft, an Kreativität eingebüßt und wir sind da jetzt in unserem eigenen Intellektualismus gefangen. Das sagst du. Das Wort Schöpferkraft und Fantasie habe ich nicht ausgesprochen. Das sagt auch Fidel. Also Fidel spricht da sehr oft von Schöpferkraft und Fantasie und so. Und ich glaube, von Schöpferkraft, das sind Worte, wo ich ganz zufrieden bin, dass die einigermaßen ausgestorben sind. Also von Schöpferkraft, glaube ich, spricht auch nur einer, der in der festen Überzeugung lebt, dass er als einer der wenigen sie besitzt. Also sonst spricht man so ein Wort nicht aus. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass unser Leben heute, unsere Gesellschaft heute, unsere Umstände heute einer Schöpferkraft oder irgendeiner Kreativität, einer Art Fantasie und auch dem, was man damit dann anfängt, dass unsere Zeit davon weniger hätte oder gar keine mehr. Es ist mehr das, was wir damit machen. Wir sind insgesamt recht kleingeistig geworden. Das hat viele Vorteile, das ist ganz klar. Und eine hocharbeitsteilige Gesellschaft, eine hochdifferenzierte Gesellschaft, in der viele Menschen, viel mehr Menschen als noch vor 100 Jahren, als das geschrieben worden ist, teilhaben an intellektueller Auseinandersetzung, an Schulbildung etc., die hat notwendigerweise, ist das breiter, die Geschichte. Nicht? Also notwendigerweise geht es mehr in die Breite und verliert an Höhe. Also die Spitzen, die Zacken, die Friedel auch sagt, wo wir jetzt sozusagen mit einem Scheinwerfer nur die Berggipfel beleuchten wollen, von diesen diesen Versuchen einer Kulturgeschichte zu schreiben, diese Spitzen, die sind wahrscheinlich ein bisschen weniger und ein bisschen niedriger geworden, dafür ist die ganze Landschaft höher. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist schon, glaube ich, dass dieser Kleinmut, der führt dann auch zu einer, wie soll man das ausdrücken, zu einer Wurstigkeit, sage ich jetzt mal österreichisch. Ja? Also man lässt sich viel mehr gefallen, natürlich. Es ist ja alles so kompliziert. Also es wird nicht mal mehr der Versuch unternommen, Dinge auf einfache Nenner zu bringen. Aber klar zu schauen. Wenn es passiert, dann nicht mehr, so wie von den gefährlichen politischen Richtungen, die durch Vereinfachung, die aus der Vereinfachung profitieren, also die Sündenböcke erzeugen oder so. Also wenn es passiert, dann nicht, um Erkenntnis zu gewinnen, sondern um Stimmen zu maximieren. Wenn es passiert, dann nicht, um etwas zu durchschauen, sondern gerade, um es undurchschaubar zu halten und sich selber als einen Messias oder als den Löser dieser Probleme zu präsentieren. Übrigens ist das natürlich auch eine Gefahr, die genau in diesen Texten steckt. Selbstverständlich, auch in Friedel. Das ist ganz klar. Das habe ich vorher gemeint mit, dass es kippt wie ein Vexierbild, dass es kippt in ein ideologisches Fundament für autoritäre Politik. Die positive Seite unserer heutigen Haltung bist du uns noch schuldig geblieben. Naja, die positive Seite ist, dass wir natürlich immuner sind gegen das, nicht? Wir sind deutlich immuner. Also selbst wenn Leute auftreten, die diese Rezepte der auch damals schon existierenden populistischen, autoritären Parteien oder politischen Strömungen, die diese Rezepte wieder ausgraben und gleich verwenden, dann sind sie zwar unangenehm und gefährlich und gehen uns irrsinnig auf den Keks, aber sie bleiben eine Minderheit. Weil ein viel größerer Teil der Gesellschaft eben auf einem höheren Niveau nicht mehr empfänglich ist dafür. Das glaube ich schon. Also ich glaube, dass das deutlich besser geworden ist. Und es ist sicher so, dass natürlich dass die Demokratie, so wie wir sie heute leben, ob repräsentativ oder direkt oder wie immer sie organisiert ist, ist nur möglich auf diesem höheren Niveau. Das ist schon klar, weil natürlich Demokratie darin besteht, dass die Bürgerinnen und Bürger teilhaben. Und teilhaben tun sie nur, wenn ein bestimmtes Niveau der Diskussion erreicht ist. Wenn das nicht erreicht ist, dann wird jede Entscheidung aus dem Bauch getroffen, dann ist die Demokratie implodiert in kürzester Zeit. Man hat zwar nicht immer das Gefühl und es ist nicht immer so, dass einem jedes Wahlergebnis sehr zu Gesicht steht oder einen erfreut und beruhigt, aber letztlich ist klar, dass diese Staatsform bei uns doch eine wesentliche Stabilität erreicht hat, nicht? Und das ist auch klar, dass als diese Texte geschrieben worden sind, diese Stabilität nicht vorhanden war. Ja, wollen wir hoffen, dass du damit recht behältst. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke für die Einladung. Winkelmann und Voltaire. Die ersten Versuche, nicht bloß über Kulturgeschichte zu philosophieren, sondern sie auch wirklich zu schreiben, stammen von Voltaire und Winkelmann. In seinem Hauptwerk, das einige Jahre älter ist als Herders früheste Schriften, hatte Winkelmann sich das Ziel gesetzt, den Ursprung, das Wachstum, die Veränderung und den Fall der antiken Kunst nebst den verschiedenen Stilen der Völker, Zeiten und Künstler zu lehren. Er beginnt mit den Orientalen, gelangt über die Etrusker zu den Hellenen, handelt von ihren einzelnen Kunstperioden und schließt mit den Römern, dies alles in der Absicht der äußeren Umstände betrachtet. Freilich ist das ganze Werk in dogmatischem Geiste verfasst. Die griechische Kunst bildet den Kanon, nach dem alles andere einseitig gewertet wird. Aber die Feinheit und Schärfe, mit der die Stile der einzelnen Völker und Zeitalter als Produkte der Rasse und Bodenbeschaffenheit, Verfassung und Literatur aufgefasst wurden, war gleichwohl bis dahin unerhört. 12 Jahre vor Winkelmanns Werk ließ Voltaire sein Buch Le siècle de Louis XIV erscheinen, das mit den Worten beginnt: Es ist nicht meine Absicht, bloß das Leben Ludwigs des 14. zu beschreiben, ich habe einen größeren Gegenstand im Auge. Ich will versuchen, der Nachwelt nicht die Taten eines einzelnen Mannes, sondern das Wesen der Menschen in dem aufgeklärtesten aller bisherigen Zeitalter zu schildern. Er behandelt darin die gesamten Kulturverhältnisse, innere und äußere Politik, Handel und Gewerbe, Verwaltung und Justiz, Polizei und Kriegswesen, Konfessionsstreitigkeiten und Kirchenangelegenheiten, Wissenschaften und schöne Künste, das ganze öffentliche und private Leben bis zu den Anekdoten herab, freilich noch in Form von Rubriken, die untereinander in keiner rechten Verbindung stehen, die aber mit einem ungemein reichen und lebendigen Inhalt gefüllt sind. Die siegreiche Gabe dieses erstaunlichen Geistes, alles, was er berührte, nicht bloß glasklar und durchsichtig, sondern auch farbig und schillernd, amüsant und pikant zu machen, verleiht dem Werk heute noch den Reiz fesselnder Aktualität. Hegel und Comte. Am 26. März 1789 schrieb Schiller an Körner: Eigentlich sollten Kirchengeschichte, Geschichte der Philosophie, Geschichte der Kunst, Geschichte der Sitten und Geschichte des Handels mit der politischen in eines zusammengefasst werden, und dies erst kann Universalhistorie sein. Aber daran dachte damals in Deutschland niemand, und auch Schillers eigene, ganz politisch orientierte Geschichtswerke tragen noch immer den Charakter von pathetischen Prunkgemälden, die in öffentlichen Gebäuden zu Repräsentationszwecken aufgehängt werden. Die nachhaltigsten Wirkungen auf die gesamte historische Literatur hat Hegels Philosophie der Geschichte gehabt, eine der tiefsten, durchdachtesten und beziehungsreichsten Untersuchungen über Wesen, Sinn und Geist der Geschichte, zudem, da sie von der finsteren, nachkantischen Terminologie einen ziemlich sparsamen Gebrauch macht, viel lesbarer als seine übrigen Schriften. Die pointierte Art, in der, freilich nicht ohne Gewaltsamkeit, die gesamte Weltgeschichte von den ältesten Zeiten Chinas bis zur Julirevolution als eine streng geordnete Stufenfolge von steigenden Verwirklichungen des Bewusstseins der Freiheit dargestellt wird, die plastische Kraft, mit der die bestimmten Ideen der einzelnen Zeitalter in ihrem Anwachsen, Kulminieren und Vergehen herausgearbeitet werden, macht das Werk zu einer ungemein anregenden, ja fast witzigen Lektüre. Doch gibt es nicht mehr als ein Gerippe, belebt durch eine Reihe treffender und origineller Aperçus. Eine ähnliche entwicklungsgeschichtliche Betrachtungsweise, aber auf streng antimetaphysischer Basis, bringt Comte in seiner Philosophie positiv zur Anwendung. In der Lehre von den drei Stadien der Menschheit, deren höchstes, eben das Positive, den endgültigen Sieg der wissenschaftlichen Weltanschauung über die theologische, der industriellen Lebensform, über die kriegerische, der demokratischen Staatsverfassung, über die despotische bezeichnet. Buckle. Von Comte war Buckle beeinflusst, dessen History of Civilization in England bei ihrem Erscheinen großes Aufsehen erregte. Er sagt darin, anstatt uns jene Dinge zu erzählen, die allein einen Wert haben, anstatt uns über den Fortschritt des Wissens zu unterrichten und über die Art, wie die Verbreitung dieses Wissens auf den Menschen gewirkt hat, füllen die weitaus meisten Historiker ihre Werke mit den unbedeutendsten und erbärmlichsten Einzelheiten, mit persönlichen Anekdoten von Königen und Höfen, mit endlosen Nachrichten darüber, was ein Minister gesagt und ein anderer gedacht hat. In der Geschichte der Menschen sind die wichtigsten Tatsachen vernachlässigt und die unwichtigen aufbewahrt worden. Nach seiner Ansicht ist die materielle Entwicklung der Völker hauptsächlich durch Klima, Nahrung und Boden beeinflusst, weil von diesen drei Bedingungen die Verteilung des Reichtums abhängt, die intellektuelle Entwicklung von Naturerscheinungen bestimmt, die entweder durch ihre Gewalt und Großartigkeit auf die Fantasie wirken oder in gemäßigten Zonen sich an den Verstand wenden. Aus diesen Faktoren entstehen gewisse Formen der Religion, Literatur und Staatsregierung, die entweder den Aberglauben oder das Wissen befördern. Zu seinem eigentlichen Thema ist Buckle, der schon im 41. Lebensjahre starb, gar nicht gelangt. Seine beiden Bände enthalten nur eine Art Prospekt, eine programmatische Einleitung. Die sehr lichtvollen, wenn auch keineswegs einleuchtenden Deduktionen, von denen die Darstellung ausgeht, werden darin mit jener ermüdenden Breite, die ein Merkmal so vieler englischer Bücher bildet, unaufhörlich wiederholt und von einer Fülle von Belegen und Zitaten fast erdrückt. Buckles gigantische Belesenheit verleiht dem Werk eine ungesunde Gedunsenheit, die es jeder freien Bewegung beraubt, ja, sie scheint sogar Buckle selbst zugrunde gerichtet zu haben, denn wenn wir seinem Übersetzer Arnold Ruge glauben dürfen, hat er sich buchstäblich zu Tode gelesen. Übrigens lässt die ganze Geistesanlage des Verfassers vermuten, dass das Werk, wie ja auch schon der Titel andeutet, keine wirkliche universelle Kulturgeschichte geworden wäre, sondern bloß eine Geschichte der intellektuellen Entwicklung des englischen Volkes, wie sie sich in den Fortschritten der wissenschaftlichen Forschung, der sozialen Fürsorge, des Unterrichts, des Verkehrs und der Technik manifestiert hat. Burckhardt. Aber fast gleichzeitig mit Buckles Buch erschien, obgleich zunächst viel weniger Lärm verursachend, die erste wirkliche Universalgeschichte, Burckhardts Kultur der Renaissance in Italien. Welche Prinzipien ihn bei diesem Werke und allen späteren leiten, hat er in der Einleitung seiner Vorlesung über griechische Kulturgeschichte mit liebenswürdiger Ironie klargelegt. Warum lesen wir nicht wesentlich politische Geschichte, wobei die allgemeinen Zustände und Kräfte in bloßen Exkursen mitbehandelt werden können? Abgesehen davon, dass für die griechische Geschichte allmählich durch treffliche Darstellungen gesorgt ist, würde uns die Erzählung der Ereignisse und vollends deren kritische Erörterung in einer Zeit, da eine einzige Untersuchung über Richtigkeit einzelner äußerer Tatsachen gern einen Oktavband einnimmt, die beste Zeit wegnehmen. Unsere Aufgabe, wie wir sie auffassen, ist, die Geschichte der griechischen Denkweise und Anschauungen zu geben und nach Erkenntnis der lebendigen Kräfte, der Aufbauenden und Zerstörenden zu streben, welche im griechischen Leben tätig waren. Glücklicherweise schwankt nicht nur der Begriff Kulturgeschichte, es schwankt auch die akademische Praxis und noch einiges andere. Die Kulturgeschichte geht auf das Innere der vergangenen Menschheit und verkündet, wie diese war, wollte, dachte, schaute und vermochte. Sie hebt diejenigen Tatsachen hervor, welche imstande sind, eine wirkliche innere Verbindung mit unserem Geiste einzugehen, eine wirkliche Teilnahme zu erwecken, sei es durch Affinität mit uns oder durch den Kontrast zu uns. Den Schutt aber lässt sie beiseite. Wir sind unwissenschaftlich und haben gar keine Methode, wenigstens nicht die der anderen. Jakob Burckhardt hat den Traum Schillers verwirklicht. Es gelang ihm tatsächlich, die große organische Einheit, die alle Lebensbetätigungen eines Volkes bilden, lebensvoll nachzugestalten. Denn noch niemals war in einem und demselben Kopfe eine so frische Anschauung der Details, eine so völlig dichterische Fähigkeit der Einfühlung in ferne Zustände mit einem so weiten und freien Blick für die allgemeinsten Zusammenhänge vereinigt gewesen. Eine unersättliche psychologische Neugierde, ruhelos und beunruhigend, von einem untrüglichen Spürsinn für das Fremdeste und Seltenste, Verschollenste und Versteckteste geleitet, war die geistige Zentraleigenschaft Burckhardts. Und dazu kam noch eine geradezu olympische Unparteilichkeit des Urteils, die alles lächelnd als berechtigt anerkennt, weil sie alles versteht. Hierfür war es gewiss nicht ohne Bedeutung, dass Burckhardt Schweizer war. In diesem kleinen Gebirgskessel, eine Art Miniatureuropa, wo Deutsche, Franzosen und Italiener unter einer gemeinsamen demokratischen Verfassung leben und sich vertragen, ist es offenbar gar nicht möglich, anders als kosmopolitisch und neutral zu denken. Es sind übrigens die vornehmsten Traditionen der deutschen Historik, die Burckhardt hier weiterverfolgt hat. Nicht bloß Ranke und seine Schüler, sondern auch die Klassiker Kant, Herder, Goethe, Humboldt, Schiller haben dieses Ideal einer weltbürgerlichen Geschichtsschreibung immer vor Augen gehabt. In Burckhardts weltgeschichtlichen Betrachtungen, einem Werk von göttlicher Heiterkeit, Spannkraft und Fülle, findet sich der Satz: Der Geist muss die Erinnerung an sein Durchleben der verschiedenen Erdenzeiten in seinen Besitz verwandeln. Was einst Jubel und Jammer war, muss nun Erkenntnis werden. Diese Worte könnte man als Motto über sein Lebenswerk setzen. Taine. Von Burckhardt ganz verschieden und doch mit ihm verwandt ist Hippolyte Taine. Das gestaltende Grundpathos in Burckhardt war die germanische Lust zu schauen. Er wollte nichts geben als das Bild, das das Leben der Vergangenheit in seiner Seele abgezeichnet hatte, in all seiner blühenden Chaotik und verwirrenden Systemlosigkeit. In Taine waltete der romanische Trieb zu gliedern, das im Geiste Gesehene in die lichtvolle Logik einer wohlgestuften Architektur zu übersetzen. Burckhardt kam von den Geisteswissenschaften her. Er las die Geschichte mit den Augen des Philologen und Textforschers. Taine orientierte sich an den Naturwissenschaften. Er entzifferte die Geschichte mit den Methoden des Zoologen und Gesteinsforschers. Beiden gemeinsam ist jedoch die Magie der Wiederbelebung, die Gabe, die Luft, das Ambiente, die ganze seelische Landschaft eines Menschen, eines Volkes, eines Zeitalters zu malen. Hierbei begnügt sich Burckhardt noch mit den Mitteln eines schlichten, obschon sehr warmen und gestuften Kolorismus, während Taine bereits über alle Techniken eines raffinierten Impressionismus verfügt. Taine war einer jener großen und seltenen Gelehrten, die ein Programm sind. Man hat daher nur die Wahl, seine Wege und Ziele, Forderungen und Folgerungen entweder a limine abzulehnen oder en bloc anzunehmen. Er war, um es in einem Satz zu sagen, der Erste, der die Geschichtsforschung naturwissenschaftlich betrieben hat, und er war der Erste, der gezeigt hat, dass künstlerische und naturwissenschaftliche Betrachtungsweise im Grunde dasselbe sind. In der Tat besteht zwischen beiden kein prinzipieller Unterschied. Künstlerisch ist eine Welt- und Menschenansicht, die in ihrem Gegenstande möglichst vollständig zu verschwinden sucht, die Objekt nicht von außen her durch irgendein fremdes Licht erhält, sondern von innen heraus aus seinem eigenen Kern erleuchtet. Die Betrachtung der ersten Art wirft ihr Licht auf die Dinge und kann daher nur deren Oberfläche treffen. Sie macht ihre Gegenstände bloß sichtbar. Die Betrachtung der zweiten Art wirft ihr Licht in die Dinge, sie macht ihre Gegenstände selbst leuchtend. Und eine solche Durchleuchtung der Menschen und Dinge erstrebt der Naturforscher in demselben Maß wie der Historiker und der Historiker in demselben Maß wie der Künstler. Denn was heißt historisch denken? Eine Sache in ihren inneren Zusammenhängen sehen. Eine Sache aus ihrem Geist heraus zu begreifen und darstellen. Der Naturhistoriker ist ein wirklicher Historiker. Er fragt nach den Bedingungen. Er fragt nach den Leistungen, aber diese sind für ihn wieder nichts als Summen von Bedingungen, die er berechnet. Er fragt nach den Energieverhältnissen. Er fragt nach dem Zweck. aber Zweck heißt für ihn nur Energien anhäufen und weitergeben. Tritt eine neue Varietät auf, so fühlt und erfüllt er vor allem die Verpflichtung, sie zu beschreiben, möglichst genau und möglichst vollständig. Hat diese Pflanze Steinboden, Sumpfboden, Wasserboden? Ist sie hängend, kletternd, sitzend? Ist sie eine Kalipflanze, eine Kieselpflanze, eine Kalkpflanze? Wie nimmt sie Licht auf? Wie erzeugt sie Wärme? Nun, jede historische Erscheinung, es handle sich um eine einzelne fruchtbare Individualität, eine bestimmte Generation oder eine ganze Rasse, ist auch nichts anderes als eine neue Varietät. In welchem Klima, in welcher Luft- und Bodenschicht lebt sie? Wie sieht ihr Standort, ihre Lokalität aus? Wie sind die Verhältnisse ihrer Stoffaufnahme und Stoffleitung? Welchen Aufbau hat ihr morphologischer Grundriss? Wie nimmt sie Licht auf? Wie erzeugt sie Wärme? Und welchen Zweck hat sie? Welche Energien macht sie frei? So oder so ähnlich hat Tan die ganze Historie betrachtet. Und diese Beobachtungen und Untersuchungen, die von allen Seiten bemängelt und angezweifelt wurden, hat er in den verschwenderisch reichen Brokatmantel einer in tausend Nuancen opalisierenden Prosa gekleidet, die sogar in der französischen Literatur ihresgleichen sucht. Lamprecht. Vor etwa einem Menschenalter begann Lamprechts deutsche Geschichte zu erscheinen, ein in vieler Hinsicht sehr verdienstvolles Werk. Es verfügt vor allem über ein vorzügliches Schema. Danach entwickelt sich der Gang der Kulturgeschichte im Rahmen eines bestimmten, stets wiederkehrenden Mechanismus. Auftreten von Reaktionen gegen den bestehenden Zustand, Zerstörung der alten Dominanten, neuer Naturalismus, Erringen neuer Dominanten in einem immer gegenständlicheren Idealismus, Rationalisieren dieser Dominanten, Epigonentum, dann wieder neue Reizvorgänge und so weiter. Im Genaueren unterscheidet Lamprecht fünf Kulturzeitalter: das Symbolische, das Typische, das Konventionelle, das Individuelle und das Subjektive, das wieder in zwei Abschnitte zerfällt: die Periode der Empfindsamkeit und die Periode der Reizsamkeit. In jedem dieser Zeitalter herrscht nun eine jeweilige sozialpsychische Gesamtdisposition, die Lamprecht mit einem düsteren Fremdwort als Diapason bezeichnet. Es lässt sich nun keineswegs leugnen, dass er mit großem Erfolg bemüht ist, die Auswirkungen dieses Diapasons auf sämtlichen Kulturgebieten zu zeigen, obgleich er hierin durch seine freiwillige Beschränkung auf die deutsche Geschichte einigermaßen behindert ist. Eine solche Behandlungsweise ist beim Mittelalter, wo eine internationale Kultur geherrscht hat, noch durchaus möglich, wenn man zum Beispiel die französische Kultur des 12. Jahrhunderts beschrieben hat, so hat man das Wesentliche der europäischen Gesamtkultur beschrieben. Hingegen in der Neuzeit war immer ein anderes Volk führend. Während der Renaissance die Italiener, in der Barockzeit die Spanier, im 18. Jahrhundert die Franzosen, im 19. abwechselnd die Deutschen, die Engländer und wiederum die Franzosen und im Fin des Siècles sogar die kleine Völkergruppe der Skandinavier. Indes, man kann auch an einem Volk die Entwicklung der europäischen Gesamtkultur wenigstens exemplifizieren, zumal wenn man, wie dies Lamprecht ja tut, das Ausland überall dort, wo es entscheidend eingegriffen hat, in ausgiebigem Maße zu Worte kommen lässt. Schwerer wiegt der Einwand, dass Lamprecht kein Gestalter ist. Dies gilt sowohl von der Gliederung wie von der Darstellung. Seine Grundkonzeption wäre sehr übersichtlich, aber in der Ausführung verschwimmt sie, das Ganze ist nicht vollständig durchkomponiert. Seine übergroße Gelehrtengewissenhaftigkeit hat ihn daran gehindert, die Stoffmassen von seinem neuen Aspekt aus souverän und selbst gewaltsam zusammenzuballen und voneinander zu lösen, wozu er wissenschaftlich nicht berechtigt und künstlerisch verpflichtet gewesen wäre. Und auch bei der Schilderung der einzelnen Kulturzeitalter bringt er es trotz seiner erstaunlich allseitigen Bildung und trotz der Weite und Tragfähigkeit seiner Ideen zu keiner wirklichen Synopsis. Zudem ist das Werk in jener ungelenken und misstönigen Geheimsprache abgefasst, die nun einmal eine Eigentümlichkeit der meisten deutschen Gelehrten bildet und bereits Goethe zu der Bemerkung veranlasst hat, dass die Deutschen die Gabe besäßen, die Wissenschaften unzugänglich zu machen. dass der Ton dabei nicht selten in ein ausgemünztes und altfränkisches Lesebuch-Pathos übergeht, macht die Lektüre nicht genussreicher. Denn Pathos ist für alle Arten von Darstellern das Gefährlichste, weil es das Leichteste ist. Es wird daher fast immer mit dem Verlust der Originalität und der menschlichen Wirkung bezahlt und ist nur großen Künstlern erlaubt, wie Victor Hugo und Richard Wagner, Sonnenthal und Coquelin, Nietzsche und Carlyle. Aber trotz allen diesen Mängeln bezeichnen Lamprechts 14 Bände in gewissem Sinne eine Epoche in der Geschichte der Kulturgeschichte. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Christopher Wiedauer und Wiltrud Schreiner. Die nächste Folge dieser Reihe können Sie Donnerstag, den 27. November, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.